Die Worte des Amos, der zu den Herdenbesitzern von Tekoa gehörte, die er über Israel geschaut hat zur Zeit des jüdischen Königs Usia und zur Zeit des israelitischen Königs Jerobeam, des Sohnes des Jos, 2 Jahre vor dem Erdbeben. Und er sprach, Jahwe wird strafen, sowohl die Israel benachbarten Völker als auch besonders Israel selbst. Jahwe brüllt vom Zion her und aus Jerusalem lässt er seine Stimme erschallen. Da werden die Auen der Hirten verwelken und der Gipfel des Karmel verdorren. So spricht Jahwe, wegen der 3, ja 4 Schandtaten der Aramäer von Damaskus will ich es nicht rückgängig machen, weil sie Dreschlitten mit eisernen Schneiden über Gilead haben fahren lassen. Darum werde ich Feuer gegen das Reich Hazels entsenden, das soll die Burgen Ben-Hadads verzehren. Ich werde den Riegel von Damaskus zerbrechen und die Bewohner ausrotten aus dem Freveltal und den Szepterträger aus dem Lusthause, und das Volk der Aramäer soll nach Kir in die Verbannung gehen, spricht Jahwe. So spricht Jahwe, wegen der 3, ja 4 Schandtaten der Philister von Gaza will ich es nicht rückgängig machen, weil sie gleich ganze Ortschaften hinweggeführt haben, um sie an die Edomiter auszuliefern. Darum werde ich Feuer gegen die Mauern Gazas entsenden, das soll ihre Burgen verzehren. Ich werde die Bewohner aus Asdod ausrotten und den Szepterträger aus Askalon und dann meine Hand umwenden gegen Ekron, dass der Rest der Philister zugrunde gehen soll, spricht der Herr Jahwe. So spricht Jahwe, wegen der 3, ja 4 Schandtaten der Phönizier von Tyrus will ich es nicht rückgängig machen, weil sie gleich ganze Ortschaften gefangen an die Edomiter ausgeliefert haben und des Bruderbundes nicht eingedenk waren. Darum werde ich Feuer gegen die Mauer von Tyrus entsenden, das soll ihre Burgen verzehren. So spricht Jahwe, wegen der 3, ja 4 Schandtaten der Edomiter will ich es nicht rückgängig machen, weil sie mit dem Schwert ihr Brudervolk verfolgt und beharrlich ihr Mitgefühl erstickt haben, weil sie beständig in ihrem Zorne verharrten und ihren Ingrim niemals fahren ließen. Darum werde ich Feuer gegen Teman entsenden, das soll die Burgen von Bosra verzehren. So spricht Jahwe, wegen der 3, ja 4 Schandtaten der Ammoniter will ich es nicht rückgängig machen, weil sie die Schwangeren in Gilead aufgeschlitzt haben, um ihr Gebiet zu erweitern. Darum werde ich Feuer gegen die Mauer von Rabba entsenden, das soll ihre Burgen verzehren, unter Kriegsgeschrei am Tage der Schlacht, unter Sturm am Tage des Unwetters. Und Milkom muss in Gefangenschaft wandern, seine Priester und Oberen miteinander, spricht Jahwe.